Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 31, 2013, wenn die Realität zuschlägt. Ja, und für viele hat sie zugeschlagen, ja, die Enthüllungen der letzten Wochen, Monate, kann man schon fast sagen jetzt, ja, und da wird es noch sicherlich ganz interessante Sachen geben. Ich werde auch nochmal im Uncast heute darüber zu berichten haben, was es denn für Android jetzt dann bedeutet, diese ganze Sicherheitslage, sage ich mal. Aber hier bei der Rios Wochensicht wird es diesmal was anderes geben als Hauptsachen. Denn was Interessantes ist passiert. Der Axel Springer Verlag ist ja so die treibende Kraft gewesen, wenn man das so sagen darf. Jedenfalls steht es überall in den Medien so drin, für dieses Leistungsschutzrecht. Ja, Google soll doch bitteschön zahlen, wenn dafür kleine Textausschnitte und Bilder genommen werden auf der Google News Seite. Ungeachtet dessen, dass Axel Springer wegen dieser Google News Einblendung, die übrigens Google macht, ohne dass sie von Springer Geld verlangt dafür. Ja? Könnte man ja meinen, wenn das das ist ja dann kostenlose Werbung. Also die kriegen da jede Menge Besucher von Google. Ja, und nun ist es wohl auch bei Springer angekommen, kurz bevor am 1. August dieses Leistungsschutzrecht in Kraft getreten ist, hat Axel Springer mal klein beigegeben und hat sich bereit erklärt, also hier so eine Erklärung zu unterzeichnen von Google, damit es eben möglich ist, dass weiterhin kostenfrei diese Ausschnitte gezeigt werden. Der Rest ist rhetorisches Gebabbel, ja, sag ich mal. Und man muss schon sagen, es ist schon kurios. Ja. Also ich meine, kann man sich eigentlich als Verlag noch mehr blamieren? Zuerst versucht man ein Leistungsschutzrecht auf die Beine zu stellen, dann wird das Gesetz kurzerhand zerstückelt. Ja. Man hat sehr viele negative Energie bekommen, ja, von den Leuten, was natürlich auch zu einer Art den Mist lese ich nimmer Haltung, ja, geführt hat bei vielen. Und dann kommt das Gesetz in Kraft und man muss klein beigeben, weil man da hineingetappt ist in die Falle, die Experten schon die ganze Zeit gesagt haben, weil es doch Blödsinn ist, warum soll man dann wenn einem jemand kostenlose Werbung gibt, warum soll der dann noch Geld dafür zahlen, dass er kostenlose Werbung hatte? Das ist doch Blödsinn, sowas. Und genau das ist dann eben jetzt auch passiert. Und damit eben Axel Springer die Einnahmen nicht komplett wegbrechen, ja, im digitalen Bereich, hat eben jetzt hier Springer klein beigegeben. Natürlich unter Vorbehalt, ja, und so weiter und so weiter. Fakt ist, Google News hat leider Springer Schlagzeilen immer noch in den Google News drin. Ich würde mir ehrlich gesagt persönlich wünschen, dass die rausfliegen, weil ich stehe dann doch mehr auf, sagen wir mal, nicht so den Boulevardjournalismus, sondern vielleicht dann doch etwas seriöseres. Und ich möchte eigentlich bei Google News keine Springer Schlagzeilen drin haben. Im Gegenteil sogar. Das ist das, was rausgefiltert wird. Ja, und das geht schon mal gar nicht. Lachhafter Witz der Woche eigentlich schon am Anfang der Sendung, nicht am Ende, ja, tja, aber ich muss wirklich schon sagen, das war ein Schuss in den Ofen, ne? Jetzt würde ich gern, wenn das denn erlaubt wäre, hier so eine kurze Audio-Einspielung machen, ja, wenn Team Rocket mal wieder eins auf den Deckel kriegt, ja, das war ein Schuss in den Ofen. Ja, geht leider nicht. Tja. Google Fiber, das geht auch überhaupt nicht. Mit dieser Wischi-Waschi-Regelung, die Google Fiber in den Vertragsbedingungen hat für die Benutzer, ist es momentan so ein bisschen in die Bredouille gekommen. Was heißt Bredouille? Das läuft optimal, nur das ganze Gefühl dabei mit dem, ja, endlich kommt ein Netzbetreiber, der so ein bisschen freier ist, ja, und der sich an ethische Grundsätze hält und ja, papperlapapp. Was ist passiert? Es dürfen laut den Geschäftsbedingungen kein Server. Es dürfen keine Server betrieben werden mit diesem Anschluss. Wer noch nicht weiß, Google Fiber ist ein Projekt, das wird von Google in den USA gemacht, um Gebiete, Städte mit einem 1 Gigabit-Sekunde Netzwerk auszustatten. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Nicht die 100 Megabit, die es bei uns gibt, bei manchen Anbietern über das Kabel zum Beispiel, sondern 1 Gigabit für jeden. Ja, genau, so sieht das aus. Was dann von dieser wunderbaren Sache bleibt, ist nämlich eine totale Rechtsunsicherheit, denn vieles ist ein Serverdienst, läuft als Serverdienst. Das ist nicht genau geregelt in den Bedingungen, so dass Google quasi jedem Internetbenutzer den Hahn zudrehen könnte, nach Gutdünken. Und das ist natürlich keine Rechtssicherheit. Das geht nicht. Google verspricht zwar, dass das nicht passiert und dass sie eben diese Regelung getroffen haben, um da größeren Missbrauch zu unterbinden. Das heißt, dass jemand zum Beispiel eben so einen Anschluss kauft und dann eben gewerbsmäßig hier Server dran hängt, weil ein Gigabit Anschluss, das ist so der Standard, was auch ja der Server in großen Rechenzentren in Deutschland zum Beispiel hat. Ja. Von daher ist es überhaupt nicht abwegig. Aber das ist eben da schiefgelaufen, da eben die Formulierung so unklar ist, dass eben dann jegliche Art von Serverdiensten illegal wäre. Und was beispielsweise ein Serverdienst könnte auch beispielsweise ein privater FTP-Server sein, den man gar nicht öffentlich macht, sondern nur für sich. Beispielsweise auch Cloud-Produkte wie der OwnCloud beispielsweise könnte als solcher Server ausgelegt werden. Und auch, ja, sagen wir mal, In-Game-Sachen, ja, beispielsweise ein Battlefield-Server, wie der Name da schon sagt, Battlefield-Server, um zu spielen mit seinen Bekannten. Auch das wäre dann einfach nicht machbar mit diesen Regelungen. Also da hat Google sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert und es wird auch hier von der Wired beispielsweise, dem Magazin, hier gesprochen von einem Verstoß gegen die Netzwerkneutralität. Ja, Net Neutrality wäre hier nicht gegeben, weil es eben bestimmte Dienste dann gar nicht erlauben würde. Also gut. Nicht gerade das Optimale, was Google da gemacht hat. Optimal scheint aber das Iris-Teleskop der NASA zu funktionieren, denn da ist jetzt ein erstes sehr hochauflösendes Bild angekommen. Das zeigt ist so eine komische, seltsame, mysteriöse Stelle, ja, auf der Sonne. Ja, habe ich jetzt das schön umschrieben, sehr wissenschaftlich schön umschrieben. Ja. Nein, es gibt tatsächlich eine sehr mysteriöse Sonnenatmosphäre. Ja, das hat tatsächlich die NASA auch so geschrieben. Und Iris konnte da jetzt mal ein genaueres optisches Bild davon machen. Ja, und man kann hier sehr viele Einzelheiten erkennen. Und die NASA hat eben auch dieses Bild veröffentlicht als Vergleich beispielsweise von SDO AIA 1600 und von der IRIS SI4. Und da sieht man dann eben eine dramatische Verbesserung der Details. Und man hofft eben da dann viele Rückschlüsse ziehen zu können, ja, aus diesen neuen Erkenntnissen, die möglicherweise dadurch Iris noch gewonnen wird. Also die NASA da wieder mal eine kleine Erfolgsmeldung zu verbuchen. Keine Erfolgsmeldung muss Microsoft ja, eingestehen, ja, die können das nicht verbuchen. Denn die haben gerade ihren Namen für SkyDrive verloren. Folgendes ist passiert, der TV-Konzern BSkyB hat eine Klage eingereicht in Großbritannien und ist damit erstmal erfolgreich gewesen. Auf eine Berufung wird von Microsoft jetzt verzichtet. Ja. Weiß nicht, ob man da vielleicht keine große Chance da sieht oder ob man vielleicht auch wieder so, sagen wir mal, das Negative, was da in der Presse dann auftauchen könnte, vielleicht etwas kaschieren möchte. Auf jeden Fall verzichtet Microsoft jetzt darauf und hat sich eben geeinigt. Und das bedeutet, dass SkyDrive umbenannt werden muss, tatsächlich. Ehrlich gesagt, das wundert mich sehr, denn SkyDrive ist ja auch schon ein Begriff, den man jetzt mit Microsoft Cloud verbindet, ja, und da muss ich dann schon sagen, ist das schon ein ziemlich starker Schritt, ja, und gut, es muss nicht unbedingt negativ sein, dass der Name, den eigentlich jeder kennt, jetzt geändert wird. Wenn das in den Medien breiter getreten wird, wird das vielleicht nicht ganz so schlimm sein. Aber ich habe jetzt bisher nur in den normalen Technikmedien da gelesen und das wird für einige Leute dann Kopfzerbrechen bereiten, wenn dann auf einmal ein Icon von irgendwas anderem ist. Da kriegen dann wieder einige die Panik und denken, ah, Virus, Hilfe, bum bum. Ja, auf die Tastatur ein paar Mal gekloppt und schnell das Betriebssystem deinstalliert. Ja, Microsoft hat da übrigens in letzter Zeit kein glückliches Händchen. Schon mal wurde eine ganze Benutzeroberfläche umbenannt, nämlich das Metro, was bei Windows 8 dieses Kacheldesign genannt werden sollte. Aber auch der Name musste fallen gelassen werden, denn es war wohl der deutsche Handelskonzern Metro vorgegangen gegen diesen Namen, aber hier weiß man jetzt nicht genau, wo da der Grund ist. Hier hat offenbar Microsoft noch schneller reagiert und es nicht auf ein Verfahren ankommen lassen, wie eben jetzt bei dem BSkyB. Dass der TV-Sender Sky, BSkyB eben, dass der da die Namensrechte zugesprochen bekommt für ein Cloud, ein Webspace, das ist schon ziemlich seltsam. Ja, aber okay, scheint wohl so eben zu sein. Und ja, ich empfehle Microsoft nach der Umbenennung dann eben 100 GB frei zu geben. Erstmal, ja, kostenloser Cloud-Speicher für die Leute, die sich dann da registrieren und auch für die Bestandskunden. Und das gibt dann wieder sehr viele Einträge, sage ich mal, in den Medien und schon kann man dann eben vielleicht sogar noch Nutzen davon ziehen, denn SkyDrive ist momentan nicht gerade der erfolgreichste Cloud-Dienst, den es gibt. Ja, traurig klingt da Cory Monteys. Ich habe da ja schon mal drüber berichtet hier in der Rios Wohnsicht. Der ist tatsächlich gestorben. Jetzt weiß man auch warum. Am 13. Juli wurde er tot in seinem Hotelzimmer in Vancouver gefunden. Und jetzt weiß man auch warum. Und zwar war es eine tödliche Überdosis, ein Mix aus Heroin und Alkohol. Und es gab keine Hinweise, dass er, dass das irgendwie ein Selbstmordversuch war, sondern das lief wohl einfach schief. Die Gerichtsmedizinerin spricht da klar von einem Unfall. Und Cory Monteith hat bereits schon einschlägige Erfahrungen mit Drogen. Die seine Freundin, die ebenfalls in der Erfolgsserie Glee auftritt, ja, die Lea Michele, eigentlich die Hauptrolle momentan oder überhaupt, die ist natürlich war natürlich sehr geschockt und hat jetzt in auch einem Twitter in einem Tweet sich bedankt dafür. Für die ganze Liebe und die Unterstützung von den Fans und dass eben Cory für immer in ihrem Herzen bleiben wird. Also es ist schon eine ganz, ganz traurige Geschichte und es mutet sogar noch seltsam an, wenn man Klee kennt und weiß, dass zum Beispiel auch mal eine fantastische Folge in Klee gemacht wurde, bei dem sich das Problem Alkohol und Drogen angenommen wurde und da eben als Darsteller, als Klee-Mitglied von den New Directions eben da so dagegen vorgegangen wurde. Und dann sieht man natürlich sowas, dass genau so ein Star, der eben quasi dann vermitteln wollte, hier Drogen sind schlecht, Alkohol ist schlecht, lass die Finger davon, dass der dann an so einer Überdosis stirbt, das ist schon ziemlich traurig und heftig. Viel freudiger dürfte die nächste Nachricht sein, zumindest für Besitzer der WBF 250 Digitalkamera von Sony. Das ist eine Kamera, die hat Wi-Fi-Funktion integriert. Leider übrigens, wie ich selbst feststellen musste, besteht keine Möglichkeit, ein verstecktes Netzwerk dauerhaft damit zu betreiben. Wer also seine SSID versteckt, der muss jedes Mal sich neu anmelden und das Passwort neu eingeben etc., bevor er sich damit verbinden kann. Also ist da der Zugang sinnlos. Ja. Auf jeden Fall gibt es für diese Kamera jetzt eine Neuerung. In den USA ist es offenbar schon ausgeliefert worden. Bei uns kommt es sicherlich auch. Und zwar ist das Evernote-Integration. Also Evernote, wer diesen Notizservice da kennt, der wird sich jetzt freuen, denn damit ist es möglich, quasi die Bilder direkt zu Evernote zu posten. Und das dürfte da eine deutliche Verbesserung bringen für die Evernote-User. Ansonsten hoffe ich, dass eben das Update auch bei uns ankommt. Und dann, hat man wieder ein Stück mehr. Warum Google Drive noch nicht integriert ist? Picasa ist integriert, da gibt es aber eine ganz schlimme Restriktion, und zwar man kann nur Bilder, oder die Bilder werden automatisch auf maximal 1600 Pixel Breite heruntergerechnet, und damit ist es natürlich nicht ernsthaft zu benutzen, das Ganze. Und ich verstehe das nicht genau, warum das gemacht wurde, das ist absoluter Blödsinn. Und eine richtige Google Drive-Integration, wo man dann seine Daten hochladen könnte, gibt's auch nicht. Von daher ist die Wi-Fi-Integration bei der Samsung WB250F doch dann fraglich. Ja, dann die Frage, die Welt dann eigentlich wirklich interessiert, wurde jetzt auch beantwortet am Sonntag. Wer wird der nächste Doktor? Wer wird der neue Doktor? Doctor Who, ja, ganz klar, jeder weiß, von was ich rede, wird in der neuen Staffel abgelöst durch einen neuen. Und da ist die Frage, das ging in den letzten Tagen ruckzuck, wer wird der neue Doktor? Und da hat auch die BBC eine Sondersendung am Sonntag gemacht, gestern, um eben das den Leuten mitzuteilen. Angeblich soll der Schauspieler erst ein paar Tage vorher davon in Kenntnis gesetzt worden sein, dass es jetzt so entschieden ist. Und alter Falter, das ist schon ziemlich heftig. Und BBC hat da nicht sich gescheut, das also bis zum letzten Tropfen auszunutzen, diesen momentanen Hype, wenn man so will, über diese Serie Doctor Who. Übrigens die älteste Science-Fiction-Serie, die es gibt, die läuft also am längsten, nicht die älteste Science-Fiction-Serie, sondern die am längsten läuft. Also das, noch nie gab es eine Serie, die so lange gelaufen ist und so lange, schon so lange, sagen wir mal, erfunden wurde, Klar gab es da schon vorher welche, aber eben wurden die ja alle eingestellt dann. Und wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Peter Capaldi ist es, genau. Wuhu. Und wer ist es? Ja, genau, so habe ich ungefähr auch reagiert, denn das Problem ist, dass man den sehr bei uns eigentlich kaum kennt. Peter Capaldi ist 55 Jahre, ist schon mal in der Serie von Doctor Who aufgetreten, nach Folge, der ist er, da ist er kurz erschienen, ja. Das Ende der 7. Staffel war ja extrem mysteriös. Von daher haben sowieso viele gedacht, dass John Hurt vielleicht da der neue Doktor wird, aber der wird nur eine Hauptrolle spielen in einer Special-Folge in einem 50. In der 50. Anniversary-Episode, ja. Und deswegen, ja, ist hier das gestern oder ja, gestern eingeschlagen wie eine Bombe, ja. Zack, Peter Capaldi. Aber Personen, wie gesagt, Peter Capaldi, neben eben dieser diesen Auftritten hier bei Doctor Who, hat er eben auch dann mitgemacht bei anderen Sachen, zum Beispiel bei der Nebenserie von Doctor Who, Torchwood, ja. Scheint viele überhaupt gar nicht zu wissen, aber da hat er auch schon eine größere Rolle gespielt, ja. Torchwood. Und die, ich muss gerade mal gucken, Waking the Dead, im Auftrag der Toten hat er mitgespielt, bei Inspector Barnaby mal eine Folge, ja. Dr. Slippery Beam, der ultimative Katastrophenfilm, da hat er mitgespielt. Auch Fräulein Smillers Gespür für Schnee hier laut Wikipedia und so weiter. Aber insgesamt doch ein Schauspieler, der eher in den Hintergrund im Hintergrund agiert hat, ja, also so richtig groß bekannt war er bei uns jedenfalls nicht. In England war das allerdings doch dann ein bisschen anders da. Da wurde wesentlich mehr Augenmerk da auf den Schauspieler da gelegt. Ja. Also ich bin mal gespannt, wie er wird. Vom Charakter her, vom ersten Erscheinen her, muss ich sagen, kommt er bei mir nicht ganz an den Smith ran, Matt Smith, der da, wie ich meine, perfekt in die Rolle des Doktor gepasst hat, mit seiner etwas hektischen Art, ja, mit seiner chaotischen Art. Und ich denke, das wird sicherlich hier eine kleine Umstellung geben. Ja, aber wir haben ja noch diese Geburtstagsfolge oder die Jubiläumsfolge vom 50. Jubiläum und dann ja, können wir mal gucken. Gut, und wie immer zum Schluss noch was Lustiges, obwohl, wie gesagt, so lustig wie das mit dem Axel Springer Verlag, das kann es ja eigentlich nicht sein. Aber wenn es um die gute alte Grumpy Cat geht, da lasse ich mich natürlich nicht lumpen, ja. Und was hat Grumpy Cat jetzt erreicht? Naja, ich weiß nicht, zumindest der Besitzer wird jetzt mal endlich was davon haben mit diesem Hype von der Grumpy Cat. Und zwar gibt es jetzt eine eigene Cappuccino-Gruppe, die Marke Grumpy Cat tatsächlich benutzt. Grumpy Cat Crumpuccino gibt es da abgefüllt in Flaschen als Mokka und verschiedene andere Versionen. Also wenn ihr wahrscheinlich werdet ihr die hier nie bekommen oder als Import für was weiß ich wie viel Euro pro Flasche. Wenn ihr aber mal so eine Flasche Crumpuccino in der Hand hält mit dem irgendwie traurigen und naja, trotzdem süßen, auch wenn krummelig anzuschauenden Crumpy Cat als Zeichenfigur, als Zeichenkatze, da als Zeichentrickfigur, da ist schon ziemlich Party angesagt, ja, und sofort trinken und überhaupt. Ja, also in der Tat, ganze Gruppe wird da jetzt da gegründet auf dieser Crumpy Cat und damit ist es ein Internet-Meme mit Produkt bald. Ja, da kann man doch mal so richtig krummelig gucken. Ja, was hat hier mein Besitzer mit meinem Namen gemacht? Ja? No. Gut, damit war es das für heute wieder von der Rios Wochensicht. Wollte ja diesmal nicht ganz so lang machen, weil ich ja letzte Woche maßlos überzogen habe. Ja. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt, die ihr bekannt werden lassen wollt, beziehungsweise mir hier schickt, damit ich sie mal vortragen kann. Oder ihr habt Kommentare dazu. Nur her damit, Google Plus, Rios Wochensicht oben in der Suche eingeben und schon findet ihr die Seite dazu. Ihr könnt auch eine Mail schreiben an rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com, und die ganzen Links und Infos findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com, und dabei immer auch an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com mit S dran. Und damit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die Ohren steif, und bis nächste Woche. Tschüss!